Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich begrüße unseren ersten Anrufer. Guten Abend. Wir beiden steigen ein. Okay. Packen wir es an oder was machen wir so als Eröffnungsrede? Ach, Sie erzählen einfach. Ja, dann lege ich mal los, oder? Okay. Ist vielleicht alles ein bisschen verworren, weil es für mich auch selber verworren ist. Ich bin seit 14 Jahren mit einer prima Frau zusammen. Die ist etwas jünger, oder sagen wir mal ganz einfach, 12 Jahre jünger wie ich, ist vor einiger Zeit 40 geworden und es lief eigentlich alles prima. Wir waren in USA für 4 Wochen und jetzt im Nachhinein natürlich fallen mir so ein paar Sachen ein, dass ich vielleicht nicht liebevoll genug war oder so in diese Richtung, aber ist ja egal. Vor etwa 14 Tagen war sie aus München weg und ich auch. Und sie kam etwas früher zurück, ich etwas später und dann fiel mir etwas auf. Naja, sie war nicht mehr so wie vorher und ist etwas krank geworden, sagte sie dann und ist dann vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer umgezogen. Das ging dann 2 Tage so und dann haben wir uns ein bisschen so gesprächlich genähert, sage ich mal. Und je mehr ich fragte, je mehr druckste sie und irgendwann kam das dann raus, am Wochenende auch, dass mein Gott, nochmal, dass es bei uns nicht mehr so klappt und sie hat sich vielleicht in eine Frau verliebt. Zack. Jetzt lauern wir zwei beiden, wer den ersten Spruch dazu loslässt. Was ist Ihre Frage an mich? Okay, die Frage ist, wir haben, also ich, auf meine Initiative hin, habe ich gesagt, wir müssen eine Paartherapie machen, das kriegen wir vielleicht nochmal hin, das kann alles nicht so schlimm gewesen sein. 14 Jahre wischt man nicht einfach weg. Und dann hat sie mir das am, wir essen zurzeit beide sehr nicht viel, wir schlafen nicht viel und so weiter. Ich bin dann morgens immer unterwegs gewesen. Sie legt mir einen Zettel hin und hat dem zugestimmt. Und wir waren am Freitag bei der Paartherapie, also so eine, wie sagt man, Kennenlernstunde. Mhm. Und haben dann beide danach gesagt, um Gottes Willen, was war denn das? Also die Dame hat nicht ganz genau verstanden, um was es, glaube ich, geht. Und dann hat sie mir erklärt am Freitagabend, sie fährt am Samstag zu einer oder zum befreundeten Pärchen. Das ist auch ein, wie sagt man, sind 2 Frauen. Die eine von denen ist Psychologin. Und sie sagte dann zum Schluss nur zu mir, ich brauche dich ja nicht anrufen, du weißt ja, wo ich bin. Und jetzt ist mir eine ganze Menge eingefallen in der Zwischenzeit. Ich habe jetzt 2 E-Mails geschrieben, ich habe sie 2 Mal angerufen. Es kommt absolut nichts zurück. Ja gut, jetzt frage ich mich, obwohl ich, wenn ich jetzt mit ihnen rede, frage ich mich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch einen Sinn hat. Oder ich weiß nicht, wo ich bin, wissen Sie? Mhm. Also, wenn ich das nur sagen kann, sie hat irgendwann mal zu mir gesagt, ihr Kopf ist leer, sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Sowas ist ihr auch noch nicht passiert? Natürlich nicht. Also, sie weiß wirklich nicht. Die hätte nie gedacht, dass sowas eintreten wird, wenn es denn jetzt wirklich stimmt. Ich eigentlich auch nicht. Und, das ist das Problem. Oder, ja, das ist das Problem. Sie sagen, ich bin mit einer wunderbaren Frau seit 14 Jahren zusammen. Sie ist 12 Jahre jünger. Das heißt, Sie haben geheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Wir sind Sie haben Kinder zusammen? Nein. Wie bezeichnen Sie Ihre Beziehung? Ich bezeichne die als sehr gut. Meine Freundin fing vor einiger Zeit an, mit mir zu reden und sagte, ist doch eine wunderbare WG. Oder wie Brüderchen und Schwesterchen. Ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Probleme mit mir selber. Ich bin schwerbehindert durch einen Unfall, ich sehe schlecht und so weiter. Ich bin Rentner, Sie verdient das Geld, ich bin zu Hause, ich mache den Hausmann oder die Hausfrau, je nachdem. Und in letzter Zeit sagte sie öfters zu mir, ich würde dadurch, dass ich permanent zu Hause bin, sie in ihrer Freiheit, einschränken, so ungefähr. Das kam jetzt alles bei diesen Gesprächen raus, die wir haben ein paar gute Gespräche miteinander geführt, da kam das raus. Mhm. Und so weiter. Das heißt, Sie haben Sie haben sich Rollen zugeteilt, wo sie hinaus ins feindliche Leben gegangen ist. Sie haben sich Rollen zugeschrieben, wo sie zu Hause geblieben sind. Ich höre früh verrentet. Also ich hatte einen Unfall 1991 und dann war ich ein oder anderthalb Jahre blind. In dieser Zeit haben wir uns eigentlich erst richtig kennengelernt und sind dann, obwohl ich so schwerbehindert war, nach 3 Jahren zusammengezogen. Das ist, das muss man mal so hinnehmen. Also sie hat mich, wenn man das mal so salopp ausdrücken kann, gerettet. Naja. Aber es hat immer prima hingehauen. Wir haben wunderbare Urlaube gemacht. Wir haben einen wunderbaren Freundeskreis. Es ist alles easy peasy, also bis jetzt gewesen. Das Spannende ist, wie wir beide jetzt so ein bisschen auf das, wie sie es erzählen, reagieren, sozusagen wie unter Schock erstmal nach Worten stammeln. Sie kennen dieses Gefühl in ihrer Beziehung oder ist es das erste Mal, dass jetzt, das ist ja wie so eine Bombe bei Ihnen. Bei Ihnen ist ja sozusagen das Dach offen und ist eine Bombe reingefallen. Alles steht nicht mehr, also steht ja nichts mehr eigentlich. Ja, das haben wir beide. Ich habe beide. Wir haben uns angeguckt. Wir haben auch mal gelacht am Dienstag, wie wir uns gegenseitig das erzählt haben. Nichts, ich habe gesagt, wenn das rauskommt, nur im Bekanntenkreis, das ist eine Bombe vor Weihnachten, wenn die einschlägt, mein lieber Herr Gesangverein. Oh, wow. Also das heißt, nichts steht mehr am alten Platz? Nein. Für mich nicht. Aha. Sie sagt zu mir, ihr Kopf ist leer, sie weiß nicht, was sie machen soll, sie braucht Zeit, sie braucht das, sie braucht dieses. Wie gesagt, jetzt ist sie weg. Wenn wir jetzt mal bei diesem Bild bleiben, dass die Bombe sozusagen ihre Räume völlig durcheinander gewirbelt hat, nichts steht mal an einem Ort, dann können wir ja dieses Bild gleichzeitig weiter nutzen. Diese Wohnung ist sozusagen renovierungsbedürftig. Weil es ist ja nichts mehr, aber du kannst ja gleich anfangen zu renovieren. Also ich bin seit 3 Tagen, entsorge ich hier meine Vergangenheit. Ganz genau. Das höre ich auch raus. Ich bin seit 3 Tagen dran. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 Kubikmeter. Ganz genau, das höre ich raus. Ja. Das heißt, Ihre gemeinsame übertragenen Sinne, Ihre gemeinsame Wohnung bedarf sozusagen einer Renovierung. Als ob sozusagen diese Bombe etwas auslöst. Was heißt, was können wir uns trennen? Was können wir sozusagen mitnehmen? Und was gehört völlig neu gestaltet? Ja, das ist mir eingefallen und jetzt bin ich drauf gekommen, dass es wahrscheinlich mindestens 1 Jahr zu spät ist. Das weiß ich nicht. Manchmal ist ja so eine Wohnung auch noch ganz gemütlich, wenn sie schon so ein bisschen graue Schwaden an den Wänden hat. Sie wird es gerade. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal für Sie so, also Sie sind ja jetzt sozusagen der Renovierungsmeister und Sie haben ja schon sehr tatkräftig angefangen. Und ich glaube, wenn den Renovierungsmeister zwischendurch der Mut verlässt, zu sagen, es ist eh zu spät, wir kriegen aus dieser Wohnung nichts mehr raus, dann wird es halbherzig bleiben. Und vielleicht ist es ist ja ein dickes Bömpchen. Also Sie haben sich ja wirklich beide etwas eingebrockt, wo von Farbe über Energie, über Licht, über alles, was ja alles erstmal in Frage gestellt. Was würden Sie denn aus dieser alten Wohnung gerne mitnehmen? Also mir sind 2 Punkte total wichtig, dass Sie als mein Renovierungsmeister erstmal mit voller Tatkraft sich zutrauen, ich schaffe es. Ich habe zwischendurch immer wieder sehr viel Resignatives gehört. Und manchmal werden von Partnern, die irgendwo auch immer noch Liebe spüren, häufig Bomben platziert, dass dieses Verzagte zu einer Kraft auswächst. Genau, tief atmen finde ich schon mal genial. Ich möchte Sie erstmal installieren und einladen als unglaublich kräftiger, starker Renovierungsmeister. Sie haben angefangen und haben gesagt, ich habe entmüllt. Was wollen Sie mitnehmen? Was meinen Sie mit mitnehmen? Aus Ihrer gemeinsamen alten, symbolisch übertragenen Wohnung. Es ist ja nur ein symbolisches Bild. Mitnehmen? Ja. Also wir sind heute beim Aufräumen zum Beispiel. Unsere gesamten, wir haben das damals sehr intensiv gemacht, unsere Briefe und ein paar Fotos in die Hände gefallen. Alles, was hier so an Büchern rumsteht, das interessiert mich nicht mehr. Aber diese Sachen, obwohl ich gesagt habe, das wird dich wirklich schmerzen, wenn du das nochmal in die Hände kriegst. Aber das sind Sachen, die möchte ich eigentlich gar nicht weggeben. So ungefähr, wissen Sie? Wie ist denn der Mann in diesen Briefen gekennzeichnet? Wie ist der gezeichnet, der Mann in diesen Briefen? Ich bin immer lustig. Lustig. Und noch? Naja, der Mann mit den Ideen. Also, ich habe ja damals sie sozusagen, ich habe ja lange genug gebaggert, bis es geklappt hat. Also, ich weiß nicht, wenn ich die Briefe mir heute angucke. Wie ist der Mann noch? Lustig, voller lustig, Ideen? Er liebevoll, ist der, natürlich. Der ist der Anbaggerer. Wie ist er noch? Bei ja, dem liebevoll sehe ich ihn eher wieder in dem Versorgerstatus, was vielleicht auch ganz gut ist, aber ich würde gerne nochmal das, was Sie raus, die Briefe sind wichtig. Wie ist der Mann da? Lustig, ideenreich. Er ja. baggert an. Wie ist er noch? Ja, wie soll ich sagen? Unternehmungslustig. Für neue Sachen zu haben, fantasievoll vor allen Dingen, fantasievoll war ich. Das ist nicht mehr der Fall. Das klingt ja alles super. Also das heißt, wir nehmen sozusagen, wir renovieren, wir entrümpeln und gleichzeitig übernehmen wir aber das mit, was sich als hilfreich in der Beziehung erwiesen hat. Lustig, Ideen, unternehmungslustig und voller Fantasie. Wie können Sie das auf das Heute zum Aufarbeiten dieser Krise, weil im Moment sehe ich nur, dass eine Bombe geplatzt ist und sich eine Krise ausweitet. Wie können Sie diese Qualitäten mitnehmen, dass die Renovierungsversuche zum Erfolg führen? Tja, ich müsste diese Energie, die ich zurzeit hier entwickle, tja, die müsste ich weiter nach vorne, so wie soll ich sagen, schieben. Man müsste mir die Gelegenheit geben, das zu zeigen. Wissen Sie, wenn die nicht mehr zurückkommt, ist alles umsonst. Vielleicht. Sie sind ja sehr tatkräftig alleine eingestiegen. Vielleicht hört Frau oder spürt Frau oder keine Ahnung, dass tatsächlich ein großer Renovierungsprozess im Gange ist. Wie würde da Ihre Tatkraft, Ihre Fantasie, Ihr Unternehmungsgeist, wie würde sie das spüren, dass das in dieser zu renovierenden Wohnung beginnt? Nun, ich glaube, ich bin wach geworden. Das, was ich hier die ganze Zeit gemacht habe, bis zu meinem, was ich nicht gemacht habe, dieser Stillstand, der bei mir war, der hat aufgehört. Ich überlege ja auch die ganze Zeit, ob ich sie morgen am Bahnhof abholen soll oder nicht. Klasse. Fängt schon sehr gut an. Aufwachen, klasse. Bomben werden häufig und dies Jahr gezielt und krachend geworfen worden. Platziert. Wach auf! Wir leben hier wie ein Rentnerpaar. Ich bin 40. Hey, schau her! Das höre ich in der Bombe. Ja, nun wissen Sie, wenn man gesagt bekommt, man soll sich etwas zurücknehmen, wenn man pausenlos da ist, wird man nur auf den Geist gehen und ich erscheine morgen vielleicht an einem Bahnhof, dann ist es vielleicht so, dass es kommt darauf an, in welcher Haltung werden Sie auf dem Bahnhof stehen. Ach so. Werden Sie da lustig, also lustig geht vielleicht nicht, aber voller Ideen, werden Sie unternehmungslustig da, werden Sie fantasievoll dastehen oder werden Sie als jemand dastehen, der sich selbst geißelt und sagt, ich habe alles falsch gemacht. Dann war die Bombe umsonst. Ja gut, verlieren kann ich ja eh nichts mehr, wissen Sie? Nee, und wir renovieren doch gerade. Ja. Und da wollen wir doch mal gucken. Die Briefe haben wir gefunden. Vielleicht nehmen Sie noch mal an, zapfen Sie noch mal an bei dem Mann, den Sie da in den Briefen lesen. Mhm. Und dann wäre letztendlich die Renovierungsversuche der Wohnung total geglückt. Wie ständen Sie dann morgen am Bahnhof? Tja, wie ich da stehe, wüsste ich schon. Ich hätte es gerne gewusst. Weil ich das aber von vornherein unterbinden möchte. Wir sagen es nicht, um zu sagen, ich will sie manipulieren, sondern wir sagen es nur, um erstmal dieses Hallo-Wach-Moment bei uns selber zu spüren. Naja, wenn ich da schon hingehe, eigentlich habe ich mir überlegt, so wie früher, locker leicht. So wie ich zurzeit eigentlich gar nicht bin. Aber, ja, sehen Sie, schon wieder ein Aber. Mir fehlt der Glaube. Das ist das Problem. Aber? Ja, was mache ich? Dann war die Bombe umsonst. Wir renovieren. Dann war die Bombe umsonst. Weil wann immer Sie sagen, aber sie wird ja nicht. Aber das geht nicht mehr. Aber das ist nicht mehr. Dann ist dieser alte, modrige Gestank in der Wohnung. Sie haben schon den ersten richtigen Schritt gemacht mit dem Ausmisten. Und jetzt greifen wir zurück auf das, was Sie behalten wollen. Tatkraft, Überzeugungskraft, Lebensdrang. Alles das sind wertschätzende Tugenden. Und Sie hauen sich im Moment ziemlich in die Pfanne. Ja. Hey, ohne Aber. Ich hab gesiegt. Weil ohne Aber ist der renovierte Mann morgen. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Erstmal müssen wir Nase putzen, symbolisch, und dann kommt die Frage, die wird beantwortet. Was halten Sie von der Paartherapie? Ich bin da prinzipiell dafür. Ich bin auch sehr dafür, dass wir gemeinsam gucken und wir Sie nach der Sendung anrufen und gucken, ob wir eine geeignete Adresse finden. Das wäre sehr gut. Ich weiß nämlich nicht, wo ich suchen soll. Wir helfen. Und noch ein allerletztes. Wie stelle ich mir den Mann morgen auf dem Bahnhof vor? Ja. Genau so. Ja. Ein tatkräftiger Renovierer. Nichts anderes bedeutet die Bombe im Moment. Okay. Wir melden uns nach der Sendung. Okay. Ich danke Ihnen, dass Sie mir diese Bilder angeboten haben und dass ich Ihnen folgen durfte. Ich danke auch. Alles gut. Ja, ciao. Ciao. 089 51 8 51 und unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung, guten Abend, Frau Lemmle. Guten Abend. Also es ist so, also kurz so zu mir, also ich bin 21 Jahre alt, ich bin Studentin, ich studiere im ersten Semester und es ist so, ich bin seit circa ein bisschen mehr als 7 Monaten mit meinem Freund zusammen. Und da gibt es eine Sache, die mich belastet. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, wie ich es aufbrezle. Also ich habe meinen Freund kennengelernt in einer Phase, wo es mir nicht sehr gut ging. Und meine Mutter sah den Grund darin, dass es mir nicht so gut geht in meinem Freund. Und die zweite Komponente, die meine Mutter gestört hat an meinem Freund, war, dass er hämophil ist. Und ich durfte mir mal anhören, der stirbt dir, was willst du mit so einem, wenn du den heiratest, du bist dann Witwe, der stirbt dir. Und die Enkelkinder, denk an die Enkelkinder und pipapo und mach mit dem Schluss. Und die dritte Komponente, die meine Mutter an meinem Freund gestört hat, war, dass ich meinem Freund mal so familiäre Dinge erzählt habe und es kam mal zu einer Aussprache zwischen den beiden. Mein Freund hat Sachen anklingen lassen, das hat meiner Mutter nicht gepasst, dass er solche Dinge weiß. Ich hatte daraufhin immer wahnsinnigen Stress mit meiner Mutter. Immer so, du bist so komisch, du bist so merkwürdig, seitdem du mit dem zusammen bist, dann stimmt was nicht mit dir, stimmt was nicht, mach mit dem Schluss. Ich konnte dann einfach nicht mehr, habe dann auch mit ihm Schluss gemacht. Wir waren kurzzeitig getrennt, sind jetzt wieder aber zusammen und wir führen quasi eine Beziehung im Geheimen. Wir haben uns immer heimlich getroffen oder verabredet und ich habe halt immer geschaut, dass ich pünktlich daheim bin, damit meine Mutter nichts davon mitbekommt und ich weiß einfach nicht, wie ich damit so umgehen soll. Wenn Sie mich jetzt sehen würden, ich grinse wirklich, weil Sie es so, also ich grinse von einem Ohr über das andere, weil Sie es so bezaubernd geschildert haben. Das war wirklich druckreif. Also es war so anrührend, berührend schön, dass ich hier wirklich mit so einem stillen Grinsen sitze. Was ich besonders plastisch fand, und da fing es allmählich an, dass der Mund so hoch ging, als sie, es ist wie so eine Platte. Sie haben den Satz immer doppelt bis dreifach geschildert. Also das heißt, die Platte von ihrer Mama haben sie schon im Kopf. Die braucht schon gar nichts mehr zu sagen, weil sie läuft. Dann hat sie einen Sprung und dann sagt sie nochmal den gleichen Satz. Ja, genau. Okay. Gibt's einen Papa? Ja, Papa gibt's. Was sagt Papa? Papa fand den Freund okay, nachdem dann allerdings Mama so immer so ein bisschen so gegen meinen Freund, ja wie soll ich sagen, intrigiert, also was in die Richtung hat, kam er dann auch daher, du weißt nicht, was das für eine Belastung ist und wenn du den heiratest, ich meine, wir haben nie von Heirat gesprochen und pipapo. Also das Stänkern hatte Erfolg. Genau, und der ist auch der Einzige, der weiß, dass wir wieder zusammen sind und der sagt auch nichts. Sag mal, wo soll ich denn jetzt bei helfen? Wie ich einfach damit umgehen soll mit dieser Situation, weil ich weiß, meine Mama schwirrt bei mir da immer irgendwo so im Kopf rum, dass sie sagt, dass in meinem Kopf einfach so, ja, da stimmt was nicht oder keine Ahnung, da einfach, was ich auch traurig finde, dass sie nicht so dran teilhat, dass ich eigentlich, also ich finde, dass ich mit ihm glücklich bin auch. Ich finde, also, ich versuche es jetzt mal mit Provokation. Ich finde das, nein, das traue ich mich nicht. Ich sage es jetzt mal andersrum. Der Freund ist von Ihnen so platziert, dass diese Auseinandersetzung mit Ihrer Mutter ein Leben lang anhalten könnte. Das heißt, der Freund ist so geschickt, sicherlich auch aus Herzensgründen, so geschickt gewählt, dass die Absatzbewegung, du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung, am allerbesten gelebt werden kann. Mhm. Das ist eine riesengroße Absatzbewegung, die ihr beide leistet. Ich finde die Mutter unglaublich mutig, weil die sich wirklich mit vollem Bewusstsein ins absolute Abseits setzt, dass die sich traut, heutzutage noch sozusagen, finde ich schon fast mutig. Und ich finde aber auch ihre Art und Weise, da mache ich es eben heimlich, also ich sehe wirklich zwei Kampfhennen auf dem Hühnerhof, die sich wirklich mit allem Mut, ich finde euch beide sensationell, auch die Mama, die mit totalen Mut sich so richtig voll ins Abseits setzen. Eine Mutter, die ihrer Tochter ins Leben pfuscht, was die Männer anbelangt, ist total mutig und die Tochter sagt, Edge, da mache ich es heimlich. Ihr habt da schon auf dem Hühnerhof eine wunderbare Möglichkeit zunächst eine wunderbare Möglichkeit gefunden, diese Absatzbewegung zu verstärken. Auf meinem Bildschirm sehe ich, dass sie auch bereits gekämpft haben mit traurigen Verstimmungen und auch gekämpft haben mit Anpassungsstörungen. Also heißt es, das, was sie oder für mich heißt es, das, was sie beide leisten, ist, wir streiten uns so, dass wir es irgendwann mal schaffen, dass jeder in seinem Hühnerhof seine eigenen Körner findet und seine eigenen Körner pickt. Und da haben sie den Freund extrem günstig platziert. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt auch noch einen gefunden, den Ihre Mutter nett findet. Obwohl ich glaube, Ihre Mama ist so geschickt, dass Sie an dem auch noch, ganz egal wen Sie anschleppen, was finden. Was ist denn ein eigenes Korn zu picken, ohne dass der Mann dafür verheizt wird? Wo sind andere Absatzbewegungen? Weil das ist einfach eine Phase, wo man sein eigenes entdeckt und sich wirklich auch traut, anders zu sein, wie die Familie glaubt, dass wir sein müssen. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, weil bislang haben wir uns als wir verstanden, mit allen Einstellungen mehr oder weniger. Und jetzt sind wir plötzlich ich und du und ich bin manchmal ganz anders als du. Wo sind sie noch ganz anders? Jetzt bin ich gerade ein bisschen sehr überfordert. Wo ich in Bezug anders bin, in Bezug auf meine Mama einfach. Ja, zum Beispiel und dem Familienwir. Da, dass ich einfach so dieses habe, so ich gehe einfach jetzt mal drauf los und probiere aus, wie etwas Neues ist. Wo sind Sie komplett anderer Meinung wie Ihre Mama? Ach, da gibt es so viele Dinge einfach. Da gibt es es hat einfach was mit mutig sein zu tun, sich einfach zu trauen. Ich probiere jetzt einfach mal diesen Schritt oder ich probiere etwas aus, wie das ist einfach. Und wenn es blöd war, dann war es blöd, aber ich habe meine Erfahrung gemacht. Sie leben zu Hause? Nein, seit dem Wochenende nicht mehr. Wow! Was ist jetzt passiert? Also ich habe mich sehr durchgesetzt, dass ich in ein Studentenwohnheim gehe. Und das war leider auch sehr schmerzhaft, weil, also das wäre jetzt wie ein komplett anderes Feld zwischen mir und meiner Mutter. Also es würde, ich weiß nicht, ob es dazugehören würde. Das finde ich nun genial. Also das heißt, Sie haben sich auf dem Hühnerhof sowieso schon eine eigene Futterstelle gesucht? Ja. Oh, und tun da auch schon eigene Körner picken? Allmählich, also es ist etwas vorsichtig noch, und aber man tastet sich voran. Soll ich Ihnen was sagen? Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich finde Ihre Mama genial und ich finde Sie genial. Weil so, wie Sie sich beide sozusagen verhaken, heißt es nichts anderes. Und weil wir uns lieben, ist der Ablöseprozess auch ein schwieriger. Und ich finde, dass Sie beide das sehr, sehr prima hinkriegen, auch wenn es weh tut. Und ich finde, dass Sie Ihre eigene Futterstelle gefunden haben auf dem Hühnerhof, dass Sie die eigenen Körner in dieser Futterstelle schon anliefern, ist der wesentlich wichtigere oder größere Schritt, ob Sie die Liebe jetzt geheim halten oder nicht. Weil irgendwann ist auf diesem Hühnerhof dann nicht nur die Futterstelle, sondern das Schlafplätzchen, der bevorzugte Hahn, die Zeiten, alles verändern sich an dieser Futterstelle. Und unter Umständen passiert jetzt was ganz Paradoxes. Sie lassen jetzt sozusagen den Krieg über den Freund wieder aufleben, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf dem Hühnerhof wieder zu treffen. Mhm. Weil wenn wir uns streiten, sind wir uns trotzdem nahe. Wenn ich in meiner eigenen Futterecke bin, dann bin ich weit weg. Mhm. Und vielleicht machen Sie es beide im Moment ganz richtig. Ich misch mich noch ordentlich in dein Leben ein, sagt Ihre Mutter. Und Sie sagen ganz laut, in meinem Leben hast du dich nicht mehr einzumischen. Sie streiten sich zwar und sind sich aber ganz nah. Weil das größte Wunder ist eigentlich passiert, dass sie sich schon längst die Ecke eingerichtet haben. Und auch das macht Angst. Und insofern macht ihr das Gold richtig. Haut euch doch den Freund noch um die Ohren, machen sie es noch heimlicher, ihre Mutter noch lauter. Derweil bringt ihr beide das Wunder zustande, dass sie sich ihre eigene Futterecke bereits einrichten. Was sich so lieb hat wie sie beide, tut auch bitter weh zu verabschieden und in eine neue Phase zu gehen. Dann streiten wir uns doch lieber noch, oder? Okay. Ich bleibe bei meinem Anfangskompliment, was sich so liebt und was sich so wie Liebe hier für mich anfühlt. Ist die Trennung häufig, indem die Türen knallen. Weil ich dich liebe, knallen wir auch die Türen. Wir begegnen uns und der Ablöseprozess ist, dass wir unsere Hühnerstelle trennen und ich meine Futterstelle einrichte. Eigentlich heißt es weiter so. Wie fühlt sich das für Sie an? Entschuldigung, meine Stimme ist heute Abend nicht mehr so. Also es fühlt sich gut an, aber auf der, ja, also ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir so, also ich glaube, ich kenne meine Mama irgendwo. Und da ist halt irgendwie so, so etwas macht mich dann auch so ein bisschen traurig, weil es halt mit so... Mama kennt Sie noch nicht genau, ob Sie Ihre Hühnerstelle wirklich gut einrichten. Mhm. Und das ist das Neue. Mhm. Ihre Mama kennt Sie noch nicht so genau, wie das mit Ihrer Futterstelle sein wird. Mhm. Und da werden Sie beide lernen. Und dann werden die Kräche weniger. Mhm. Okay? Okay. Streitet euch weiter. Danke. Wer sich liebt, der streitet sich. Alles Gute euch zwei beiden. Dankeschön. Wiederhören. 089 51 8 51. Und unser nächster Anrufer. Guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Grüß Gott. Jetzt wir zwei beiden. Ja, wunderbar. Gut. Also, ja, ich rufe an und zwar, weil ich habe gerade eben noch so Stinkwut eigentlich im Bauch. Und ich habe da jetzt gerade so einen Auslöser, weil ich jetzt abends noch weg war mit einem guten Freund. Und wir hatten ein schönes Gespräch und so und dann kippt die Situation so und ich merke so plötzlich, die ganze Zeit bin ich liebenswürdig, aufmerksam und erzähle so von mir und frage auch ganz viel bei ihm nach und er zieht sich immer mehr zurück und bis zu dem Satz, dass er einfach sagt, ja, du erzählst mir das ja auch alles bloß, weil du das abladen willst. Und das, ja, das zieht mich dann so runter, das haut dann so extrem rein. Ich bin dann echt aufgestanden und gesagt, ja, also das muss ich mir jetzt echt nicht sagen lassen und so. Es verletzt mich total, habe ich dann gesagt. Und jetzt bin ich halt einfach wieder mit dieser Stinkwut konfrontiert und habe ihn jetzt auch, wir wohnen in einer WG zusammen, jetzt auch nochmal so heftig attackiert und einfach gesagt, dass ich das unmöglich finde und so. Und ja, aber es ist irgendwie für mich einfach frustrierend und ich ärgere mich dann über mich, dass mich es einfach so belastet und so runterzieht. Ja. Ja, das ist einfach, es ärgert mich einfach, weil ich habe dann immer so das Gefühl, hey, ich habe das gar nicht verdient. Ich war jetzt wirklich total liebenswürdig aufgeschlossen. Ich habe das ganze Wochenende geackert und für mich meine Geschichten gemacht, meine Probleme auch. Wie lange leben Sie mit ihm schon in der WG? Seit einem halben Jahr. Sie sind 38? Ja, ja. Wie kommt es, dass Sie jetzt wieder in einer WG wohnen oder überhaupt in einer WG? Ja, ich bin ziemlich viel gescheitert im Leben. Also das ist so Beziehung, 10 Jahre Ehe ist vorbei, beruflich auch gescheitert. Und ich habe dann auch finanziell einfach die Bremse ziehen müssen. Und auch, ja, und dann war das Angebot einfach von ihm aus zusammen in der WG zu ziehen und so. Und ja, okay, und das hat mir gedacht, hey, dann komme ich raus, so ein bisschen aus meinem Frust, der Einsamkeit. Seit wann wie lang liegt die Scheidung zurück? 2 Jahre, ja. Sie haben Kinder? Nein, habe ich keine. Es kommt noch ein Riesenproblem dazu. Also ich bin schwul und er weiß das, wusste er es schon immer. Und ich habe halt einfach auch das Bedürfnis, meine Geschichten zu erzählen. Also so meine Erfahrungen so und weil ich da auch einfach Schwierigkeiten damit habe und auch in das ganze Beziehungsgeschäft reinzukommen. Es ist total anstrengend und es ist frustrierend. Und ich habe halt jetzt wirklich nur ihn und habe einfach das Bedürfnis, ihm da was zu erzählen. Und ich verstehe das schon auch, dass er dann irgendwie die Schotten dicht macht und sagt, hey, jetzt du mit deinen Geschichten, ich will das einfach nicht hören. Und ich bin dann da und ich fühle mich dann total entwertet. Ich bin da so und ich denke, das kann doch nicht sein. Wo ist jetzt mein ich spüre dann von mir nichts mehr, nur noch dieses Stinkwut, dass ich mir denke, hey, dieser Idiot, was geht da ab? Ja. Es gibt in der Therapie so eine Faustregel. Nach der 3. Sitzung glaubt der Therapeut den Klienten zu kennen und umgekehrt, das ist dann aber das Überraschende, glaubt der Klient auch den Therapeuten zu kennen. Ja. Das ja. heißt, wir haben diese Faustregel heißt, nach 3 Treffen haben wir uns ein bestimmtes Bild von unserem Gegenüber gemacht und versuchen auch dementsprechend zu handeln, zu sprechen und zu tun. Also das heißt, für den Therapeut nach 3 Sitzungen zum Beispiel die Strategie zu wechseln. Sie sind für Ihren Freund scheinbar längst berechenbar und Ihr Freund ist für Sie scheinbar längst berechenbar. Und jetzt können wir es uns relativ einfach machen in unserem Gespräch, so wie ich es in der Therapie mache, nach der 3. Ja, Sitzung in der Regel den Strategiewechsel. Wäre ja doch mal hochspannend, wie wäre es denn, wenn Sie den Strategiewechsel in dieser Freundschaftsbeziehung, in dieser WG einleiten würden? Wie wären Sie? Sie wären anders, als wie zu erwarten. Weil ich sage es deshalb. Ja, aber ich bin ja eh ein sehr, ja, anders, gut. Nee, ja, okay. Sie sind total berechenbar. Total berechenbar. Sie haben das Wort Scheitern in sämtlichen Bildern derartig implantiert. Aha. Ja, schon. Also absolut. Sie ja. haben schon, also wir können Aha. Sie schon auf die Bühne stellen und uns vorstellen, wie ich bin dekoriert. Ein super Selbstmitleiddarsteller. Ich bin ein Scheiterer. Damit ich muss Zugabe geben, ja, das ist schon klar, das weiß ich. Aha. Ja. Und das ist ja schon gestaltet mit Perücke und mit Anzug und mit allem. Absolut, ja. Mhm. Und mit dieser, selbst wenn Sie als Scheiterer eine andere Rolle sprechen, werden Sie für Ihren Freund nicht mehr glaubwürdig sagen und der hört wahrscheinlich schon gar nicht mehr inhaltlich richtig zu und schlägt dann nach einer Weile, ist die Falle einfach. Ja, das ist ja genau das. Ich spüre das ja schon von Anfang an, jetzt geht bei mir der Film wieder los und ich komme nicht raus, weil mich die Emotionalität dann so mitzieht und ich komme in diese Scheiterfalle dann rein. Also das ist einfach so ein Prozess. Und was würden Sie denn als Liebstes für eine andere Rolle bekleiden? Wie eine andere Rolle, dass ich was anderes bin? Oder? Ja, das ist ja nur langweilig. 38 Jahre als Scheiterer ist ja, langweilig. Das ist natürlich. Ist sowas von mopsig. Komm, wir machen jetzt einfach mal eine andere Rolle. Ja, ich spiele das ja. Also ich mache das. Ich bin jetzt momentan ja auch wirklich, ich habe keinen Bock mehr einfach auf das Scheiß-Scheitern. Das naja, aber damit scheitern wir schon wieder. Wir tun uns mal komplett, also kein Bock heißt, ich kümmere mich gleich wieder drum, dass ich scheitere. Dass der Mensch irgendwie immer ja, paradox. Okay. Wir nehmen uns mal eine ganz, ganz, ganz andere Rolle vor. Welche würde Ihnen gefallen? Also die auch so ein bisschen zu Ihnen passt. Also so ein bisschen. Was würde zu Ihnen passen, außer dem Scheiterer? Außer den Scheitern. Ich weiß es echt nicht. Was könnte zu mir passen, außer Scheitern? Also ich höre nicht. Ich habe halt auch das Problem, ich traue es mir jetzt gar nicht sagen, weil es fast ein bisschen peinlich ist, aber ich habe einfach auch das Bedürfnis, genial zu sein. Ach, so blöd finde ich das jetzt gar nicht. Also das Problem ist nur, also wir können den genialen Scheiterer zum Beispiel nehmen. Ja, der ist natürlich verführerisch, das weiß ich schon, ja. Den finde ich jetzt, also diesem Genius nachzustreben und zu scheitern. Wir können ja den genialen Scheiterer auf der Bühne darstellen. Dann könnten Sie das Verfahren mit Ihrem Freund extrem abkürzen und gleich nach zwei Sätzen sich eigentlich schon prügeln. Genau. Nee, das nehmen wir nicht. Oder wollen wir das? Oder wir nehmen den genialen Erfolgreichen. Ja, das wäre schon cool. Das erfolgreich mal sein. Ja, das wäre schon cool. Aber es ist auch zu dicht am Scheitern dran. Ich finde, vielleicht, wir verlassen jetzt mal so die. Wo sind Sie denn genial? Ich? Ich bin einfach, ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, also ich bin ein total offener Mensch. Ich gehe raus, spreche Leute an, bin kontaktfreudig, kann Leute ganz schnell ins interessante Gespräch ziehen. Wo liegt Ihre Genialität? Meine Genialität, die liegt in der Aufmerksamkeit, die ich gegenüber anderen Menschen habe auch. Das klingt jetzt blöd, gell? Langweilig. Das klingt auch irgendwie langweilig. Also sowas von mopsig. Ja, ich kann ein paar Sachen echt gut. Ich kann super malen, ich kann super tanzen, ich kann super... Das kann ich alles super, aber das ist ja irgendwie, ich weiß auch nicht. Das wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, wie wir das auf so eine Bühne kriegen. Also wir können natürlich wirklich die Rolle des Scheiterns so ausbauen, dass sie ein genialer Scheiterer sind. Nee, das machen wir nicht. Wollen wir nicht. Aber wie müssten Sie Ihrem Freund dann morgen begegnen und Sie bleiben nicht durchschaubar? Sie sind absolut durchschaubar. Selbst wenn Sie sich bemühen, nett zu sein, scheitern. Sie haben es wunderbar formuliert. Ich bin genial aufmerksam, aber ich scheitere. Also das hilft jetzt nichts. Wir müssen morgen wirklich in einem komplett anderen Kostüm auf Ihren Freund. Wie sieht es aus? Was werden Sie tun? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn da tun? Keine Ahnung zu haben, ist schon mal echt gut, weil dann ist irgendwie, da kommt man echt ins Nachdenken. Aber ich habe da jetzt echt keine Ahnung, was soll ich dann morgen machen. Oder Nachdenken finde ich genial. Wie wäre es denn, wenn wir morgen als Lebensphilosoph auftreten würden? Wie würden Sie als Lebensphilosoph auftreten? Ich denke sehr viel nach. Genau. Ich bin auch ein Grübler. Genau. Sehr stark auch. Und wie würden Sie als Lebensphilosoph auftauchen? Als Lebensphilosoph? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr humorvoll und nachdenklich. Ich bin sehr humorvoll. Ich habe wirklich viel Humor. Wie würde morgen der... Ich weiß gar nicht, ob der Lebensphilosoph humorvoll ist. Überhaupt nicht. Nein, dann müssen wir vielleicht wirklich... Wie würden Sie als Lebensphilosoph dann morgen Ihren Freund überraschen? Ja, das ist kein Problem. Da fällt mir auf jeden Fall was ein. Pappnase aufsetzen oder irgendwie so einen Schmarrn machen. Also und wie würden Sie reden als Philosoph? Aber wir müssen es nämlich, wir müssen es schon komplizierter machen. Wenn wir das jetzt wieder auf die Therapie übertragen, verändere ich ja in der dritten Sitzung meine Strategie. Der Klient ist schlau genug und wird in die nächste Sitzung seinerseits mit einem Strategiewechsel kommen. Da kommt er aber nicht mit einer Pappnase, sondern ich muss erstmal entdecken, wie der Strategiewechsel ist. Das müssen wir heimlich machen. Pappnase ist viel zu offensichtlich. Wie wird morgen sich der Lebensphilosoph dem Freund nähern? Der Lebensphilosoph. Ja gut, ich bin nachdenklich oder ich bin zurückhaltend. Was ist der Sinn der Philosophie? Womit beschäftigt sich die Philosophie? Mit der Weisheit. Und dem Sinn des Lebens. Ja, das ist eh klar, ja genau, aber das ist ja eh ein Riesenthema für mich. Sowieso, ja. Aha. Und wir nähern uns diesem Thema als Philosoph. Welche Haltung hat der Philosoph? Ja, der Konzentration und der Ruhe. Also er ist ganz genau. Genau, der ist sehr kontemplativ und sehr schön. Der kann so seine Gedanken ganz ruhig fassen und kann sich darauf verlassen, dass seine Gedanken Kreise ziehen. So ist es. Das ist eine schöne Vorstellung, also dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was man so denkt, Kreise zieht, dass es da so Resonanzschwingung gibt. Und Sie werden jetzt ruhig. Das ist wunderbar, das ist ein ganz schönes Bild. Ja. Sie werden jetzt ruhig. Ja, aber das habe ich halt überhaupt nicht. Das ist aber halt jetzt genau im Moment. Jetzt im Moment. Ja, da habe ich das schon. Und das ist das Überraschende. Wir tun morgen ja nur so, als ob Sie der Philosoph sind. Ja, gut. Tun Sie das Überraschende. Weil damit sie sich selber überraschen. Sie spielen die Rolle des Scheiterers schon zu lange. Und jeden Kontakt, spiele ich die Rolle schon so lange. Und jeden Kontakt, den sie gestalten, wird bereits so gestaltet, dass sie am Ende wieder gescheitert sind. Und der Philosoph macht das Gegenteil. Ja, schon. Ja. Jetzt scheitern Sie gerade wieder in Gedanken, das ist schwer in Ordnung. Man kann auch in einem Gespräch sofort wieder rückfällig werden. Ich weiß, genau das, was mich immer aufregt, wenn ich dann zuhöre, dass immer Leute sagen, ja, nicht mehr ihre Rückwärtsschleife reinlegen und sagen bla bla. Ja. Und so, und jetzt bin ich gerade selbst erwischt worden, wo ich meine Rückwärtsschleife reinhänge. Und so, das tut mir leid, Frau Lemmle, aber die Richtung war genau richtig. Also ich denke, ich bin jetzt schon wieder bei der Rückwärtsschleife und so und baue wieder meine Sätze und sage, ah, das bringt ja doch nichts und ich weiß doch, wie es ist, im stillen Kämmerlein gedacht, da kommt keine Resonanz. Aber es stimmt nicht, das ist nur Falle. Und Sie wissen, dass die Lemmle auch diese Rückwärtsschleife wieder einlädt, weil uns diese uralt vertrauten Rollen auch eine gewisse Sicherheit geben. Ja klar. Und das ist schwer in Ordnung. Ja, okay. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Es wird Ihnen vermutlich nicht helfen, weil Sie als Scheiterer, vielleicht hören Sie mir doch noch mal kurzfristig als Philosoph zu. Schon. Können Sie mir noch eine Sekunde als Philosoph zuhören? Kann ich, ja. Ich finde Sie genial. Ich finde Sie bezaubernd in Ihren Stimmungsumschwüngen. Ich finde Sie bezaubernd in Ihren farbenprächtigen Angehen des Lebens. Ja, danke schön. Ich finde Sie bezaubernd, mit welchen Bildern Sie uns hier gefüttert haben. Ich finde Sie einen wunderbar farbenfrohen Mann. Danke schön. Gott, danke. Ja, wunderbar. Und es rührt mich jetzt total. Dankeschön. Ich meine es zutiefst und inniglich, weil ich glaube, dass diese farbenfrohen Menschen, wenn die dieses Scheitern oder wenn das was, weil farbenfroh ist immer etwas, wo man auch Angst hat, damit zu scheitern. Und wenn sie dieses farbenfrohe, was sich in diesem Gespräch so anspringt, was so ins Auge springt, wenn sie das als Philosoph nutzen können, wär's einfach genial. Kann man versuchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Servus, ciao. Alles Gute. Danke, ciao. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemlin. Oh, das wird ein ganz einfaches Gespräch, gell? Starkes Kontrollbedürfnis. Ja. Oh. Und vor allem, woher kommt er? Oh. Soll ich gleich aufhören? Nein, wir nutzen die Zeit. Wenn so nichts anderes im Angebot ist, dann. Nein, es ist noch viel schlimmer, weil Sie auf eine Gesprächspartnerin stoßen, die das gleiche Problem hat. Also wir werden jetzt kurzfristig eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Ist das in Ordnung? Wir treffen uns dann morgen zu meinem Kaffee und vertiefen das Gespräch. Also gut, ich hänge mich jetzt mal rein und Sie erzählen also ein bisschen. Brauche ich dann irgendwas noch zu erklären oder verstehen Sie mich schon mit einem diesen Stichwort? Ich weiß alleine schon das Wort und es laufen bei mir Filme. Aber ich bin gerne bereit, Ihnen zumindest kurzfristig ohne Kontrolle zuzuhören. Na, mit ein bisschen Kontrolle. Sie erzählen mir ein bisschen. Ja, also ich bohre schon eine Weile in mir. Und ich bohre immer eigentlich und versuche immer dahinter zu kommen, was hinter der Fassade steckt, was wollen mir die Menschen verkaufen und wo unter Umständen kann ich wieder mal Probleme finden, um die wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und dabei gehe ich durchs Leben mit einer Peitsche. Und wenn ich herausfinde, dass jemand etwas verstecken will, dass mich jemand vielleicht betrügen will, dann erteile ich aber sowas von Strafen, dass es schon zu Problemen mit der Umgebung führt. Und das merke ich auch bei meiner Tochter. Da wird nachgeschaut im Schulranzen, was hat sie jetzt schon wieder versteckt, was unter Umständen mit der Schule nichts zu tun hat und warum sagt sie mir das nicht. Und jemandem erzähle ich ein Geheimnis und versuche herauszufinden, ob das als solches bei dem auch angekommen ist, ob das so geschätzt wird. Warum suche ich immer nach diesen Problemen und ist der Sinn der Sache? Vor was haben Sie wirklich Angst, ist die Frage. Eben, habe ich von irgendwas Angst, aber gelte ich eigentlich als eine starke Persönlichkeit und versuche mich auch im Leben so durchzumogeln. Aber irgendwie bin ich auch auf den Punkt gekommen, entweder habe ich Angst und wovon dann? Oder bin ich ein eitler Mensch, der Lob, Anerkennung, ja, Respekt sucht und also braucht? Also diese Kontrollhandlung, die Sie schildern, heißen in der Übertragung, ich bilde mir ein oder ich spüre oder ich glaube zu spüren, in dem Augenblick, wo ich bestimmte Dinge kontrolliere, habe ich alles unter Kontrolle. Mhm. Die spannende Frage wäre, dann müssten wir letztendlich wieder unseren Selbsthilfeverein etwas erweitern. Die spannende Frage wäre, was würde auftauchen? Wir würden diese Kontrolle und die Angst, und da sind ja schon lauter schlaue Sätze von uns jetzt drüber geäußert worden, wir würden sie eine kurze Seite zur Seite schieben. Was taucht dann von Ihnen, was würde bei Ihnen für einen Anteil auftauchen? Der Partygast, den haben wir mal eben kurzfristig, der holt jetzt gerade einen Kasten Wasser. Welcher Partygast würde dann auftauchen? Ein offener, fröhlicher Mensch. Wie ist der? Ja, hat er Humor? Ja. Kann er über sich selber lachen? Ja. Ist ein humorvoller Mensch. Also Sie meinen, kommt jemand und ich habe meine Kontrolle beiseite gelegt und der dann holt kommt ja ein Wasser. Ja, genau, das ist ja der holt ja gerade Wasserkasten. Mhm, ein Gast. Genau. Mhm. Und das ist der humorvolle? Ja. Leichtfüßiger, spontaner. Und das ist ja zu viel. Also wir wollen ja nicht gleich auf den Putz hauen. Wie ist denn der humorvolle Teil? Also wir sind ja jetzt gerade, wir machen ja gerade Selbsthilfe. Wie ist denn der Gast, der humorvolle? Sie sagen leichtfüßig. Mhm. Wann waren Sie das letzte Mal dieser humorvolle Teil, dieser humorvolle Gast, als der andere Wasserkasten holen gegangen ist? Ja, auf gar keinen Fall im Beisein von jemandem von außen. Also wenn ich alleine bin. Ganz alleine? Mhm. Und wie sind Sie dann, wenn Sie humorvoll sind? Gehe ich mit mir selbst ins Gericht und erteile mir dann selbst irgendwelche Etiketten und lache dann selbst darüber. Welche Etikett hängen Sie sich dann an? Ja, das hast du jetzt schon wieder vergessen oder das hättest du dir selbst im Spiegel erst anschauen. Also Kritik wieder, eigentlich schon wieder Kontrolle. Jesus Maria, Ihr Humor ist aber bitter. Das ist ja noch nicht mal schwarzer Humor, der ist ja schon. Ich schleppe so einen Koffer mit Zynismus und Ironie immer mit mir. Also der ist schon dunkel, in dunklen Tönen. Dann wäre doch Satire schön. Satire wäre doch gnadenlos gut. Wie sehe denn an, also der ist ja immer noch beim Wasserkasten holen, der Typ. Wie sehe denn aus, Sie würden sich morgen in den Spiegel schauen und würden sich selber erstmal eine Satire um die Ohren fegen? Wie würden Sie dann satirisch mit sich umgehen? Oh, der Lachen ist zu breit. Klasse. Weiter? Die Frisur hättest du dir auch früher überlegen können. Es ist der Humorfall. Weiter? Keine Ahnung. Also geht immer in Richtung wieder Kritik ausüben. Es geht immer in die Richtung. Okay, aber Sie hättest ja schon wieder ein paar Kilo abnehmen können. Super, finde ich schon mal klasse. Geht jetzt schon so ein bisschen in zynische Abwertung, finde ich aber auch noch schwer in Ordnung. Ja, Wie lange halten Sie das aus? Ach doch, ziemlich lange. Leider. Wie würde es Ihnen gehen, Sie würden diesen satirischen Teil durchziehen? Irgendwann mal verlierte wahrscheinlich Sinn. Dann habe ich alle Karten gezogen und dann ist der Kasten Bier geholt hat schon wieder da. Der ist wieder da. Mhm. Und dann waren die ganzen Abwertungen da und jetzt kommt die Kontrolle wieder. Ja. Eine langweilige Party. Ja, kommt auch keiner vorbei. Kommt auch keiner vorbei. Dann müssen wir den dritten Gast einladen. Wer ist das dann? Ich habe Ihnen ja eine Selbsthilfeparty versprochen. Also wieder einer, der nur tiefsinnige Gespräche führt. Also. Wie wäre denn der Gast? Ich liebe meine Tochter. Also von ihr habe ich eigentlich am meisten Angst und merke schon, dass ich unter Umständen auch versuche, jemanden zu verändern. Wie ist denn der Gast? Ich liebe meine Tochter. Gern gesehener. Das finde ich hervorragend. Und wollen Sie die Woche noch darüber nachdenken, welche Gäste Sie noch einladen wollen? Weil Sie haben eine ziemlich langweilige Selbsthilfegruppe. Mhm. Einen satirisch-zynischen Teil, einen Kontrollteil und einen gern gesehenen Teil. Ich liebe meine Tochter. Wollen Sie die Woche noch schauen, ob Sie Ihnen weitere Gäste einfallen? Versuche ich wenigstens. Und Sie werden mich nächsten Sonntag anrufen und für Sie werden berichten, wer Ihnen noch eingefallen ist? Okay, und dann machen wir gemeinsame Party am nächsten Sonntag. Aber wir lassen uns krachen. Ja. Probier mal wenigstens. Wir lassen es krachen. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich auch. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Danke, tschüss. Ich verabschiede mich von Ihnen und von euch. Nächsten Sonntag ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Tschüss.